Kapitel 12. Eine Erklärung von Matthäus 7. Bevor ich dir erkläre, warum ich nicht glaube, dass das Gleichnis über Bitten, Suchen und Anklopfen nicht das bedeutet, was die meisten Christen glauben, möchte ich noch einen anderen Vers betrachten. Als der Apostel Paulus Gott darum bat, sein Problem zu lösen, nämlich seinen Pfahl im Fleisch, hat Gott dieses Gebet nicht beantwortet und den Pfahl entfernt. Viele Menschen diskutieren darüber, was dieser Pfahl gewesen sein könnte, manche sagen, eine Krankheit oder ein Leiden. Meinem Verständnis nach ist der Kontext ganz klar. Es war ein Dämon, der überall Verfolgung gegen ihn anstachelte und ihm großes physisches Leid zufügte. Also, ich denke nicht, dass du dich um einen Dorn im Fleisch sorgen musst, außer du glaubst, dass du mit dem Apostel Paulus auf einer Stufe stehst. Lass uns 2. Korinther 12, 8-9 anschauen. Seinetwegen habe ich dreimal den Herrn gebeten, dass er von mir ablassen soll. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Gott hat Paulus also sinngemäß mitgeteilt, es ist nicht nötig, dass ich dein Problem beseitige, du hast meine Stärke, die dich in jeder deiner Situationen stark macht und wieder, ich glaube, dass unser ständiges Betteln vor Gott, er möge Dinge in Ordnung bringen, unserem Leben Begrenzungen auferlegt. Erinnere dich, Gott sagte mir in jener bestimmten Nacht, dass er dem Leben seiner Kinder keine Beschränkungen auferlegt, aber sie tun es selbst durch den Unglauben in ihrem Herzen. Nachdem Gott dem Paulus mitgeteilt hatte, dass das Problem nicht beseitigt werden würde, hat Paulus es verstanden und im Glauben die Kraft des Herrn in seinem Leben umgesetzt. Ich bin froh, dass der Herr ihm so klar antwortete, denn sonst hätte er vielleicht für den Rest seines Lebens gebetet und wäre nicht in der Kraft gewandelt, die ihm zur Verfügung stand. Bitte, suche und klopfe. Damit wir besser verstehen, was Jesus wirklich mit diesem Gleichnis ausdrücken wollte, müssen wir es sorgfältig und lang. Sam in beiden Evangelien, in denen es erwähnt wird, lesen. Matthäus 7, 7-12 bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt, und wer sucht, der findet, und wer anklopft, dem wird aufgetan. Oder ist unter euch ein Mensch, der, wenn sein Sohn ihn um Brot bittet, ihm einen Stein gibt, und wenn er um einen Fisch bittet, ihm eine Schlange gibt? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Alles nun, was ihr wollt, dass die Leute euch tun sollen, das tut auch ihr ihnen ebenso, denn dies ist das Gesetz und die Propheten. Lukas 11, 5-13. Und er sprach zu ihnen, wenn einer von euch einen Freund hätte und ginge zu ihm um Mitternacht und spräche zu ihm, Freund, leihe mir 3 Brote, denn mein Freund ist von der Reise zu mir gekommen, und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und jener würde von innen antworten und sagen, mache mir keine Mühe. Die Türe ist schon verschlossen, und meine Kinder sind bei mir in der Kammer, ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, wenn er auch nicht deswegen aufstehen und ihm etwas geben wird, weil er sein Freund ist, so wird er doch um seiner Unverschämtheit willen aufstehen und ihm geben, so viel er braucht. Und ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt, und wer sucht, der findet, und wer anklopft, dem wird aufgetan. Welcher Vater unter euch wird seinem Sohn einen Stein geben, wenn er ihn um Brot bittet? Oder wenn er ihn um einen Fisch bittet, gibt er ihm statt des Fisches eine Schlange? Oder auch wenn er um ein Ei bittet, wird er ihm einen Skorpion geben? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Wenn wir uns dieses Gleichnis in beiden Evangelien zusammen anschauen, dann tritt einiges klar hervor. In Matthäus sagt Jesus im Vers 11, dass Gott denen gute Gaben gibt, die bitten, doch Lukas sagt uns in Vers 13 derselben Geschichte nur, dass der Vater den Heiligen Geist geben wird. Wenn du in der Originalsprache Matthäus liest, ist das Wort Gaben nicht zu finden. Es sagt einfach, dass der Vater Gutes denen gibt, die ihn bitten. Ich glaube, dass Lukas ganz klar erklärt, dass das Gute der Heilige Geist ist. In dieser Bibelpassage finden wir überhaupt keinen Hinweis darauf, dass wir Gott davon überzeugen sollten, uns all die guten und materiellen Gaben zu geben, die wir nötig haben. Ich habe dir bereits früher in diesem Buch gezeigt, dass wir mit allen materiellen Segnungen gesegnet sind und uns bereits alles gegeben worden ist. Das nächste, das auffällt und das Lukas deutlich beschreibt, ist, dass Jesus über Fürbitte spricht. Lass uns nochmals die Verse 5-6 betrachten. Und er sprach zu ihnen, wenn einer von euch einen Freund hätte und ginge zu ihm um Mitternacht und spräche zu ihm, Freund, leihe mir 3 Brote, denn mein Freund ist von der Reise zu mir gekommen, und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Der Zusammenhang desgleichen ist es über Bitten, Suchen und Anklopfen ist ziemlich deutlich. Es geht um Fürbitte. Ich glaube, dass ich die Macht und Wichtigkeit von Fürbitte in diesem Buch bereits ausführlich erklärt habe. In der Fürbitte bitten wir suchen und wir klopfen an, nicht weil es um uns geht, sondern für jene, für die wir im Riss stehen. Etwas, das wir verstehen sollten, wenn es um Fürbitte geht, ist, dass der Grund zur Beständigkeit im Gebet nicht jener ist, Gott zu einem Handeln zu bewegen, sondern darum, den Einfluss Gottes auf die Menschen, für die wir beten, aufrechtzuerhalten, bis sie sich entscheiden zu handeln. Wir müssen alles, auch die Evangelien, im Licht des vollendeten Werkes am Kreuz lesen. Jesus teilt uns deutlich mit, dass wir unseren Blick auf die Güte des Vaters gerichtet halten müssen und nicht auf unsere Bedürfnisse. Beide Schreiber, Matthäus und Lukas, machen eine interessante Feststellung, wenn sie die Phrase wie viel mehr benutzen. Dies drückt die Großzügigkeit, Güte und Freundlichkeit unseres Vaters im Himmel aus. Schau dir noch einmal diese zwei Verse an, wo Jesus uns sagt, dass unser Vater im Himmel viel williger ist, zu geben, als irgendein Vater auf der Erde es jemals wäre. 11. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben verseht, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? 13. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Von Jesus lernen. Ich finde es sehr interessant, dass Jesus uns gesagt hat, wir sollten nicht viele Worte im Gebet gebrauchen, und doch tun die meisten Christen das. Matthäus 6,7. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Worte willen. Jesus hat uns eindringlich vor unnützen Wiederholungen gewarnt, was so viel bedeutet, wie dasselbe immer wieder zu sagen. Als ich ein junger Christ war, habe ich genauso gebetet, wie Jesus gesagt hat, es nicht zu tun wieder und immer wieder bat ich um dieselbe Sache. Wenn dann manchmal die Dinge geschehen, um die wir gebetet haben, glauben wir, dass es eine Gebetserhörung war, aber ich stimme dem nicht zu. Ich fühle mich gedrängt dazu, dich zu erinnern, dass wir hier nicht über Fürbitte, sondern unser eigenes, persönliches Gebetsleben sprechen. Als die Jünger Jesus baten, sie beten zu lehren, gab er ihnen ein sehr kurzes Gebet in dem Vater unser, und doch verbrachte er selbst ganze Nächte im Gebet. Markus 1,35 Und am Morgen, als es noch sehr dunkel war, stand er auf, ging hinaus an einen einsamen Ort und betete dort. Markus 6,46 Und nachdem er sie verabschiedet hatte, ging er auf einen Berg, um zu beten. Dies scheint ein Widerspruch zu sein. Er sagt seinen Jüngern, nicht viele Worte oder unnötige Wiederholungen im Gebet zu gebrauchen und gibt ihnen ein Beispiel, gebet, das sehr kurz ist, dann geht er und verbringt ganze Nächte im Gebet. Für mich stellt das jedoch keinerlei Widerspruch dar. Viele Jahre schon genieße ich diese Art von Gebetsleben und werde das niemals aufgeben. Der Schlüssel in beiden Versen ist das Wort weggehen, was bedeutet, dass er sich von Menschen und Ablenkungen entfernte. Ich werde dich auf den folgenden Seiten lehren, wie ich auf neutestamentliche Weise zu beten lernte und die wunderbarsten Ergebnisse es genießen durfte. Bevor ich jedoch darüber ins Detail gehe, möchte ich, dass du ein paar wichtige Dinge verstehst, komm nicht zu Gott mit einer ganzen Einkaufsliste an Bedürfnissen. Gott sehnt sich nach Intimität. Wenn ich mit meiner Ehefrau so umgehen würde, wie Christen sich oft zu Gott im Gebet verhalten, kann ich dir versichern, dass ich keine großartige Ehe hätte, wenn ich nur mit einer Liste von Dingen zu ihr käme, die sie für mich zu tun hat, hätte ihr Herz keinen Gefallen an mir. Die Ehe ist ein Bild von Christus und der Gemeinde. Genauso wie Paare zusammen sein sollen, sich aneinander freuen, so sollen wir im Gebet mit dem Herrn sein, dem Liebhaber unserer Seele, und lernen, ihn einfach zu genießen. Der Prophet Jesaja lässt uns eine wundervolle Ermutigung in Jesaja 30,15 zukommen, wenn er sagt: Denn so spricht der Herr, der Heilige Israels, durch Umkehr und Ruhe könntet ihr gerettet werden, im Stilles ein und im Vertrauen läge eure Stärke. Aber ihr habt nicht gewollt. Unser Leben wird nicht fruchtbar, wenn wir uns Gott mit einer Liste von Dingen, die es zu richten gilt, nähern, und diese angstvoll vor ihm ausbreiten. Er ist alles, was wir brauchen, und in absolutem Vertrauen darauf und stiller Hingabe unseres Lebens an ihn werden wir gelingen haben. Wenn wir beten lernen, sollten wir verstehen, dass wir uns ihm mit einfachem, kindlichem Glauben an seine Güte, die uns im neuen Bund gezeigt wird, nähern müssen. Religiöses Denken. Eine der größten Hürden, die wir überwinden müssen, wenn wir lernen, dem neuen Bund gemäß zu beten, ist die religiöse Gesinnung. Ich glaube, das wird alle Begrenzungen von unserem Leben entfernen. Wir müssen in seiner Güte ruhen und verstehen, dass alles, was wir brauchen, in uns ist und wir eine Herzensbeziehung mit ihm leben können. In meinem frühen Christenleben habe ich gelernt, dass ich mit diesem Problem fokussierten Einkaufslisten gebet wenig Glauben in meinem Herzen hatte. Bevor wir ausatmen können, müssen wir einatmen. Bevor wir lieben können, müssen wir Liebe empfangen, wir sollten beim Herrn in unserer Gebetszeit wie aus einem Brunnen trinken. Kürzlich fragte mich ein Freund, was ist mit Römer 8,32, wo uns gesagt wird, dass Gott uns alle Dinge großzügig gibt. Er sagte mir, dass dies eindeutig in Zukunftsform geschrieben steht, in englischen Bibeltexten, was bedeutet, dass wir noch immer um Dinge bitten müssten, als seien sie uns noch nicht gegeben worden. Lasst uns diesen Vers doch anschauen, er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahin gegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? In der Originalsprache Griechisch hat, wie in vielen Sprachen, ein Wort je nach Zusammenhang verschiedene Bedeutungen, ich glaube nicht, dass Gott uns hier mitteilt, dass er uns alles geben wird, wenn wir einfach nur beten und glauben. Eine der Bedeutungen dieses Wortes ist zu vergeben, und ich glaube, das sagt Gott hier. Wenn du dir den Zusammenhang des Verses anschaust, macht es auch Sinn. Lass uns die Verse 31 bis 34 lesen, und wenn wir zum Wort geben kommen, lass es uns mit vergeben ersetzen. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahin gegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles vergeben und geben? Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zu Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Im Zusammenhang geht es um Verurteilung und Anschuldigung gegen uns. Paulus sagt uns, dass niemand eine Anklage gegen uns erheben kann, weil Gott uns rechtfertigt. Niemand kann uns verurteilen, weil Christus unser Fürsprecher ist. Er sagt uns, dass, wenn Gott schon seinen einzigen Sohn gegeben hat, wird er uns dann nicht gerne alles vergeben? Das ist die Zuversicht und Zusicherung unserer ewigen Errettung. Vergangene Sünden sind vergeben, ebenso die gegenwärtigen und auch die zukünftigen Sünden werden großzügig vergeben werden. Sogar wenn du 1.000.000 Mal sündigst, würde er dir immer großzügig vergeben aufgrund des perfekten Opfers Christi.